Gleich geht's weiter mit unserem Hörspiel. Zuerst unser Quiz: Radfahren, aber sicher mit Dr. Speiche. Aufgepasst und mitgedacht. Radfahren, aber sicher. Heute geht es in unserem Quiz mit Dr. Speiche um das Verhalten auf Geh- und Radwegen. Wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann könnt ihr uns anrufen und eine CD Sicher Radfahren gewinnen. 007 0815, das ist unsere Telefonnummer. Und bitte, Dr. Speiche, die erste Frage. Tja, mein junges Gemüse. Spannt eure Lauscher auf. Die erste Frage ist nicht ohne. Wo müssen Kinder bis 8 Jahre fahren, wenn es keinen Fahrradweg gibt? A. Mitten auf der Straße, B. auf dem Gehweg, C. sie müssen zu Hause bleiben und dürfen gar nicht fahren. Schwere Frage. Ja, das ist auch schon hier unser erster Anruf. Hallo, mit wem spreche ich? Mit Nadine. Hallo Nadine, kannst du uns dein Alter sagen? 8. Die 8, die lacht. Nadine, wie lautet die richtige Antwort auf unsere erste Frage? Auf dem Gehweg. Richtig, das ist ja fantastisch. Wahnsinn, unglaublich. Herr Dr. Speiche, bitte. Ja, die Antwort von Nadine war völlig korrekt. Ja, Kinder bis 8 Jahre müssen auf dem Gehweg fahren, wenn es keinen Radweg gibt. Tja, tja. Danke, Nadine. Bleib bitte in der Leitung. Wir nehmen noch deine Anschrift auf. So, Herr Dr. Speiche, die zweite Frage bitte. Auf Gehwegen müsst ihr ja immer sehr vorsichtig fahren. Also so, dass ihr sofort bremsen könnt. Worauf müsst ihr auf dem Gehweg besonders achten? Achtung, bei dieser Frage sind mehrere Antworten richtig. A. Auf Geld, das auf dem Boden liegt. B. Auf Fußgänger, auf kleine Kinder und auf Hunde an der Leine. C. Auf kleine grüne Männchen. D. Auf Ein- und Ausfahrten, weil dort plötzlich Autos über den Gehweg biegen können. E. Auf Fußgänger, die aus Haustüren und Geschäften auf den Gehweg treten können. F. Ich bremse gar nicht. Auf Gehwegen muss man weggehen. Scherz beiseite. Mächtig schwere Frage. Außerordentlich schwere Frage sogar. Da haben wir schon wieder einen Anrufer in der Leitung. Hallo, stellst du dich mal kurz vor? Ja, ich bin der Nils. 10 Jahre alt. Also Nils, hast du die richtigen Antworten auf diese schwierige Frage? Das war doch puppig. Man muss aufpassen auf kleine Kinder und Hunde an der Leine. Kleine Kinder an der Leine? Bitte, Dr. Speiche, mach weiter, Nils. Ja, und dann noch auf Fußgänger, auf Einfahrten und, dass keiner plötzlich aus der Haustüre kommt. Toll, Nils, alles richtig beantwortet. Vielen Dank, bleib in der Leitung. Na ja, also war ganz ordentlich. Puppige Frage, Kinder an der Leine. So, das war für heute unser Quiz. Kinder. Vielen Dank an Dr. Speiche für seinen fachkundigen Beistand. Bis nächste Woche, gleiche Welle, gleiche Stelle.